kommt doch und hört mal meinen Sound. Hört Engelstrompeten und Teufelsposaunen. Ihr seid eingeladen. Aus dem hohen Norden, siegen oder sterben, dafür waren sie geboren. Odin, bei ihr Christa Gott, kühn gegen sie, bis in den Tod. Hetze und Lüge kannten sie nicht. Gerechtigkeit war ihr einziges Gerecht. Im Kampf zu sterben, das musste es sein. Dafür kämpfen sie in Valhalla. Valhalla. Götter der Helden, Valhalla, gefallen für dein Land, Valhalla, im Kampf gestorben, Valhalla, mit dem Schwert in der Hand. Ihre ruhmreichen Siege betranken sie kräftig, denn die Kämpfe, die waren sehr heftig. Feigheit, die kannten sie nie. Viele Völker bezwangen sie in die Knie. Sie segelten in ein neues Land. Es war für sie völlig unbekannt. Im Kampf zu sterben, das musste es sein. Dafür kehrten sie in Valhalla. Städte der Helden, Valhalla, gefallen für der Land, Valhalla, im Kampf gestorben, Valhalla, mit dem Schwert in der Hand. Odin, bei ihr größter Gott, wir gingen sie bis in den Tod. Hetze und Lüge kannten sie nicht. Gerechtigkeit war ihr einziges Gericht. Im Kampf zu sterben, das musste es sein. Dafür kämpften sie in Valhalla. Valhalla, Städte der Helden, Valhalla, gefallen für ihr Land, Valhalla, im Kampf gestorben, Valhalla, mit dem Schwert in der Hand, mit dem Schwert in der Hand, mit dem Schwert in der Hand, gefallen für dein Land.